So oder so, Hildegard Knef, von Gilla Krämer. Hörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück unter Verwendung von Texten von Hildegard Knef. Treten Sie ein, meine Damen und Herren, treten Sie ein und zögern Sie nicht. Ein Stehplatz ist immer zu haben, nur das Programm, das Sie kamen zu sehen, es hält sehr selten, was es verspricht. Auf den besten Plätzen sitzen leider nicht die Besten, und auf den schlechten geht's kaum anders zu. Unsere Manege, sie bleibt heute leer, wir lenken die Lichter auf unsere Gäste, und was wir da sehen, interessiert uns viel mehr. Denn ein jeder hat so seine Geschichte, nur mancher hat keine, dann erfindet er sie. Nun lassen Sie hören, was haben Sie zu sagen? Wir schenken Ihnen Zeit, doch wir warten nicht gern. Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Was denken Sie? Was glauben Sie? Wann lieben Sie? Wann lachen Sie? Wann sehen Sie mal rot? Frau Knef, wie viele Koffer haben Sie in Berlin? Warum tragen Sie fast immer Hüte? Kaufen Sie die in Paris oder in New York? War Hollywood die Erfüllung Ihrer Träume? Hatten Sie wirklich ein Verhältnis mit Gregory Peck, mit Henry Miller oder mit Henry Nannen oder mit Boris Vian? Und wie ist Ihr Verhältnis zum Klimakterium? Sind Sie immer noch die wilde Hilde? Der geschenkte Gaul, ein Weltbestseller, unsere Hilde auf dem Gipfel! Wie geht es jetzt weiter? Haben Sie Ihre Bücher wirklich selbst geschrieben? Sind Sie stolz auf sich? Träumen Sie manchmal noch von Ihrer Kriegsgefangenschaft? Haben Sie immer noch so schreckliches Lampenfieber? Sie wurden 54 Mal operiert, standen dreimal kurz vorm Exitus. Sind Ihre Krankheiten psychisch bedingt? Was war Ihr erster Gedanke nach der Amputation, als Sie spürten, dass Ihre linke Brust nicht mehr da war? Können Sie uns das genauer beschreiben? Finden Sie sich selber schön? Wann haben Sie zum letzten Mal geweint? Wann empfinden Sie Glück? Ja, haben Sie denn nicht gemerkt, dass Sie süchtig wurden? Wie lange hat Ihr Entzug gedauert? Glauben Sie immer noch, dass rote Rosen einfach so vom Himmel regnen? Ich will alles oder nichts. Haben Sie das bei dem Rocksänger Jim Morrison abgeschrieben oder er bei Ihnen? Glauben Sie an das, was Sie sagen und singen und schreiben? Sie sind die am meisten veröffentlichte Deutsche der vergangenen Jahre. Kaiserschnitt, Brustkrebs, Ehekrach, Facelifting. Da gab es nichts, was geheim blieb. Haben Sie die Publizierung dieser Krisen nicht selbst betrieben? Warum? Legen Sie Ihr Herz auf den Tisch, so hungriger Leut. Wofür kämpfen Sie? Ja, und wie lange halten Sie das noch durch? Man sagt, Sie hätten unterm Nerz ein Maschinengewehr. Sind Sie nicht zu alt dafür? Wie werden Sie Ihren 70. Geburtstag feiern? Was wünschen Sie sich? Kommt Ihre Tochter? Oh, kann man annehmen, dass Sie keine gute Mutter waren? Frau Knef, wir machen sehr selten Interviews auf Intensivstationen. Können wir über alles reden? Wann sind Sie aus dem Koma erwacht? Frau Knef? Hildchen, wir haben gehört, dass Sie in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Sie sind pleite, ein Weltstar lebt von Armenhilfe, Hildchen. Wie konnte das passieren? Sind Sie kurzsichtig? Sind Sie glücklich darüber, in Berlin, nur einen Busch weit entfernt von Willy Brandt begraben zu liegen? Möchten Sie unseren Lesern und Leserinnen vielleicht noch einen Rat mit auf den Weg geben? Wie halten Sie sich fit? Ich jogge nicht, ich laufe Amok. Ich, Hildegard Frieda Albertina, geboren am 28. Dezember 1925, hatte ihr wenig Freude gemacht, der Mutter Frieda Auguste. Da waren ewig neue, endlose, zahllose, familienzermürbende Krankheiten, Tropfen und Tablettenströme. Hilde ist dauernd krank, hieß es. Da war meine Angst, wenn Mutter weg war. Da war meine Angst, wenn sie da war, Angst, sie könne wieder weggehen. Da waren geschwollene Augen und Gerstenkörner, da waren die Gummibeine, der Kinderlähmung, Rheuma, das sie und mich schlaflos machte, Schlüsselbein, das gebrochen, Nasenbein, das zerschlagen, Kiefer, der operiert, Fuß, der mit Rasierklinge zerschnitten. Hier war die Mutter im Kino und um 11 noch nicht zurück. Wieso kannst du nicht sein wie andere Kinder? War der Hauptsatz meiner Kindheit. Und hübsch? Hübsch war ich auch nicht. Weiß Gott nicht, keiner fand mich hübsch. Außer Großvater. Die Verkäuferin im Buchladen nebenan, die hatte gesagt, oh, Kind, du wirst ja der Tante Hulda immer ähnlicher. Und obwohl ich Tante Hulda wirklich sehr liebte, wollte ich dann doch nicht so aussehen wie sie. Und Mutter sagte zum Stiefvater, so nachts in die Finsternis hinein, es ist schon ein Jammer, dass unsere Hilde nicht hübscher ist. Und Stiefvater murmelte gestört verschlafen, na ja, aber ganz interessant sieht sie ja aus. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles. Ich bin 16 Jahre alt. Ich will Schauspielerin werden. Keiner weiß von meinen Plänen. Ich stehe im Filmbüro Berlin unter den Linden. Vor mir sitzt eine kleine, rothaarige Frau, die Else Bongers heißt, und sagt, drehen Sie sich mal ins Profil, Kind. Können Sie was vorsprechen? Nein. Wieso wollen Sie Schauspielerin werden? Na, weil ich begabt bin. Ach ja? Ist ja interessant. Woher wissen Sie das denn? Ja, ich weiß es. 6 Monate später. Bomben fielen. Mutter und ich standen im fensterlosen Schlafzimmer. Glassplitter lagen auf Bett und Boden, hatten sich sogar in die Wände gebohrt. Und plötzlich klingelte das Telefon. Das war wohl das Einzige, was noch funktionierte. Die Else Bongers war am Apparat. Wir möchten Ihre Tochter unter Vertrag nehmen. 3-jähriger Ausbildungsvertrag mit Optionen. Ihre Tochter ist minderjährig. Wir brauchen Ihre Zustimmung. Meine Mutter war fassungslos. Aber der Tildchen... Also, meine Tochter, die ist doch gar nicht begabt. Ja, also, das müssen Sie schon uns überlassen, Frau Wulfestieg. Die Filmhallen in Babelsberg. Das war jetzt mein Zuhause. Hier war ich jetzt zu Hause. Jeden Tag Ballettunterricht, dann Fechten, Gesangsunterricht, Schauspielunterricht. Ich lernte alle Rollen, auch die für mich überhaupt nicht in Frage kamen. Gemeinschaft und Freundschaft mit den anderen Schauspielschülern, sowas interessierte mich alles gar nicht. Ich wollte die Beste sein. Nur daran habe ich gearbeitet, selbst während der Bombenangriffe, dass die Leute mich wirklich schon erschlagen wollten, wenn ich da so meinen Text vor mich hin murmelte im Bunker. Naja, die hatten Angst vor den Bomben. Ich hatte Angst, meinen Text nicht zu können. Gretchen, Ophelia, Luise, Viola. Ich schmeckte, ahnte, wollte Schönheit. Wieder fielen Bomben. Im Dezember 1944 wird unser Wohnhaus in der Bernhardstraße zerstört. Erinnerungsfilme laufen. Tonlos. Berlins einstürzende Häuser stürzen, ohne Lärm. Stalinorgel orgelt, stumm. Bombenteppiche fetzen, mucksmäuschenstill. Am Bahnhof zu rennen sie, aufgeregt, kopflos, panisch. Sie schreien am Kurfürstendamm, sie buddeln, scharren in den Trümmern. Balken brennen, stürzen auf Körper und Köpfe, auf Schreiende, Flüsternde, auf Verstummende. Eine Frau singt, meine Augen. Ein Mann kniet hinter ihr, sieht mich. Haben Sie mein Kind gesehen? Sie ist blond. 6. Haben Sie mein Kind gesehen? Sie ist 6. Haben Sie mein Kind gesehen? Sie ist 6. Wir verstecken uns in einem Wald. Tieflieger schnattern wie Nähmaschinen, suchen geduldig. Am Abend schießen sie in den Wald. Dem vor mir reißt es das Bein ab. Es fliegt hoch, fliegt weit. Er merkt es nicht, läuft weiter, macht 2 Sprünge, fällt mit den Bäumen. Du auf! Mit ihren Gewehrläufen knuffen sie uns wach am nächsten Morgen. Die Polen übergeben uns an die Russen. Die Russen halten mich für eine Spionin, sperren mich in einen dunklen Raum, allein. Sie verhören mich, geben mir Wodka, sperren mich wieder ein in diesen dunklen Raum. Ich sehe nichts, es ist schwarz, es stinkt süßlich. Ich taste umher, Ich ertaste ein Bett. Meine Hände fühlen etwas Weiches. Meine Hände greifen in etwas Klebriges. Ich schreie. Russischer Soldat macht die Tür auf, steht da, hält Kerzenstummel, beleuchtet das Bett, beleuchtet aufgeschnittenen Bauch, beleuchtet verzerrtes Greisinnengesicht. Er macht das Fenster auf, er nimmt den Körper und schmeißt ihn raus. So oder so ist das Leben. So oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben. Ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden. Morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, was da auch kommen mag. Ich hatte nicht gelernt zu lieben. Ich hatte gelernt zu überleben. Und zum Überleben gehörte auch das Theater. Wenn der Scheißkrieg, ja, also wenn diese ganze Scheißzeit vorbei ist, dann mach ich Theater. Und wenn du was auf dem Kasten hast, Hilde, ja, dann kannst du bei mir spielen, dann kommst du einfach vorbei und dann machen wir endlich anständiges Theater. Barlock, Boleslav Barlock, dieser wunderbare Regisseur mit seinen wild abstehenden Locken. Vor einem Jahr hatte ich ihn kennengelernt. Jetzt, Herbst 45, hatte er eine Lizenz für Schlossparktheater in Steglitz. Im November, da können wir anfangen, Hilde. Ich hab mir gedacht, du könntest einen Prolog sprechen von Goethe. Der Anfang ist an allen Sachen schwer, ne? Machst du mit? Barlocks hitzige Leidenschaft übertrug sich auf jeden Schauspieler. Er ließ uns alle Hunger und Ruhe komplett vergessen. Allabendlich sagte ich vor geschlossenem Vorhang meinen Prolog auf. Der Anfang ist an allen Sachen schwer. Und alle fanden, ich hätte Talent und gaben mir Rollen, die das Programm nicht mehr kennt. Von nun an ging's bergab. Du Hilde, da kommt doch jeden Tag ein Ami in die Vorstellung. Der kauft sich eine Karte, dann hört er sich deinen Prolog an und dann jeder wieder. Es war der Amerikaner Kurt Hirsch. Er wurde später ein mir angetrauter und wesentlich später ein von mir geschiedener. Die Soltau hat Diphtherie. Der Star wurde krank. Sie müssen einspringen, Hilde. Sie müssen die Hauptrolle übernehmen. Schnell, sofort. Das war mir genehm und dann hat mich einer vom Film gesehen. Staute, ich bereite den ersten deutschen Nachkriegsfilm der DEFA vor. Die Mörder sind unter uns. Von nun an ging's bergab. Mensch, Kinders, wie soll ich denn Theater machen, wenn ihr mir alle zum Kientop geht, beklagte sich Barlock. Hilde, ich hab ein neues Stück. Drei Mann auf einem Pferd. Da ist so ein Ziegfeld-Girl drin, die muss tanzen können und einen Sprachfehler hat sie auch. Ich hab mir gedacht, das wär was für dich. Die Mörder sind unter uns war mein erster großer Film. Drei Mann auf einem Pferd war mein erster großer Bühnenerfolg. 291 Mal hintereinander lispelte ich mich als Mabel durch die Vorstellung. Bertolt Brecht kam, sagte, seit Charlie Chaplin nicht mehr so gelacht. Russische Offiziere wälzten sich auf dem Boden vor Lachen. Gustav Gründgens kam, dem liefen die Tränen, der sagte nur Konkurrenz, Konkurrenz. Und das hat dann auch der Erich Pommer gesehen, großer Ufa-Boss einer Ufa vor dem Krieg, die ich gar nicht mehr kannte. Erich Pommer wurde Freund, Trauzeuge, Scheidungsberater, Tröster und vor allem mein Produzent. Und irgendwann später hieß es dann plötzlich, Selznick interessiert sich für dich. Hä? Wer ist denn das, Selznick? Ja, mein Gott, Hildchen. Na, der hat doch die Bergmann nach Amerika gebracht und vom Winde verweht hat der produziert. Alle waren dagegen, dass ich nach Hollywood ging. Else Bongers sagte, Kind, Ich werde von sehr vielen Leuten aufgefordert, dir zu sagen, dass du hierbleiben sollst. Du bist am Anfang einer großen Karriere. Du hast Zeit. Und du darfst doch nicht mit diesem Kurt Hirsch, einem Jungen, der gerade von der Schulbank in die Armee kam und der mit unserem Beruf nicht das Geringste zu tun hat, nach Amerika gehen. Das ist zu früh, Ehe, Amerika, alles. Und Erik Pommer sagte: Sie sehen schlecht aus, Hilde, Sie brauchen Ferien und anständiges Essen. Hollywood braucht sowieso keine Deutschen und malen Sie sich doch nicht immer so an. Das steht Ihnen nicht. Ich war die erste deutsche Schauspielerin nach dem Krieg, die so ein Angebot bekam. Amerika sagt, es sei ohne mich arm und ich hatte Mitleid und folgte dem Alarm. Von nun an ging's bergab. Standesamt. Unten an der Treppe stand mein Trauzeuge, Erich Pommer. Sie nehmen jetzt Ihren Pass, Hilde, sagte er, und fahren nach München. Mein Fahrer weiß Bescheid. Ich kümmere mich um Kurt Hirsch. Meine Mutter sah ihn entgeistert an, aber Herr Pommer, sowas kann man doch nicht machen. Nun gehen Sie schon, sagte Erich Pommer. Worauf wartet ihr? Rief Kurt Hirsch von oben. Nun gehen Sie doch, Hilde. Nein. Erich Pommer warf seine Zigarette in den Schnee und sagte, bitte, wie Sie wollen. Flughafen. Sie standen im Halbkreis. Mutter, Stiefvater, Halbbruder, Else Bongers und Erich Pommer. Else Bongers hatte geweint. Du wirst immer wissen, wo deine Handtasche liegt, Kind. Und wenn du nicht glücklich bist, dann kommst du einfach zurück. Ich kann gar nicht mehr zurück, dachte ich. Ich habe gar keinen Pass mehr. Ich bin amerikanische War Bride, Braut des Krieges, mit dem Krieg verheiratet. Der Himmel über dem Atlantik war wie Mehl. Ich wollte raus aus der Maschine. Ich wollte sagen, der Mann neben mir, der gehört gar nicht zu mir. Es war ein Irrtum, ich kenne ihn gar nicht. Ich hasse die gläserne Bläue des Himmels. Die nie müde Sonne, die alles entdeckt. Ich hasse die flimmernde Hitze des Südens, den graslosen Felsen, der lustlos sich streckt. Schenk mir die drohenden Farben des Nordens, die tropfende Stille der schneelosen Nacht. Schenk mir die ängstlichen Lichter des Morgens, das Knistern der Dünen, den Sturm, der laut lacht. Schenk mir den klirrenden Atem der Kälte, die nahtlosen Schnüre des Regens am Meer. Schenk mir den Nebel, der alles entstellte, die tiefschwarzen Nächte und Wolken wie Teer. Gib mir noch einmal den Strand meiner Kindheit mit Muscheln und Bernstein auf trockenem Weiß. Gib mir den salzigen Wind meiner Ostsee, das Jammern der Möwe, die hoffnungsvoll kreist. Gib mir die Molen mit moosgrünen Beinen und Wellen, die singen ihr endloses Lied. Gib mir die Farben, die still sich vereinen, den Atem der Kindheit, der lautlos entflieht. Wie schreibt man Knef? Knef bitte, ja, Knef. K-N-E-F. Also, der Name muss geändert werden. Gilda Christian. Aber ich möchte meinen Namen eigentlich ganz gerne behalten. Aber Knef kann hier niemand aussprechen. Hast du Verwandte in Austria? Nein. Ja, wir könnten aber sagen, dass deine Eltern aus Austria kommen. Aber wieso denn? Weil Deutschland nicht Geld von wegen mit den Nazis und so. Aber wissen Sie, Hitler, der kam ja nun aus Österreich. Goddammit, das weiß doch hier keiner. Selznick war ein unangenehmer Mensch. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Kerl auch nur eine Puseratze für mich ausgeben würde, wenn er mich nicht auch einsetzen würde als Schauspielerin in einem seiner Filme. Da hatte ich mich aber nun wirklich gründlich getäuscht. Sie haben lauter bekannte junge Schauspieler aus ganz Europa aufgekauft, um dem europäischen Film keine Chance zu geben, sich zu dem zu entwickeln, was er ja vor dem Krieg mal gewesen war. Sie gaben uns alle irgendeinen Hungerlohn und ließen uns Englisch lernen, dass wir dachten, dass wir da irgendwas zu tun haben, und das war's dann. Es wären verlorene Jahre gewesen, wenn ich nicht eine Marlene Dietrich als Freundin gehabt hätte und den Emil Lustig und Ludwig Marcuse. Der hat mich immer gezwungen, Literatur zu lesen, wie es in Deutschland in der Nazizeit verboten war. Wir waren Nachbarn. Die Frauen waren besorgt, weil ich so dünn war. Da wurde dann für mich gekocht. Die Männer waren besorgt, weil ich so dämlich war. Da wurden dann immer Bücher für mich angeschleppt. Über jedes einzelne musste ich einen Essay schreiben. Erstens, Dr. Faustus von Thomas Mann, du hast eine Woche Zeit. Ich habe wirklich viel gelernt in dieser Zeit, aber ich war ja nun eigentlich nicht nach Hollywood gekommen, um ein Literaturstudium zu absolvieren. Hin und wieder machten sie Probeaufnahmen von mir, dann machten sie mir irgendeine dämliche Frisur, mit der ich noch schwachsinniger aussah, als ich es eh schon geworden war. Hi, Honey, wie geht's? Wir haben uns gerade die Probeaufnahmen von dir angeschaut. Du ganz große Talent, genau richtig für die Rolle, leider schon besetzt, aber wir verhandeln gerade mit Paramount, ja auch ganz große Rolle für dich. Also du wirst die neue Garbo, du wirst die größte Karriere machen, die Hollywood je gesehen hat. Just relax. Be happy, nein, du brauchst uns nicht anzurufen, wir melden uns dann schon bei dir, ja? Relax, be happy, du wirst dann von uns hören, ja, wir melden uns bei dir, du wirst von uns hören, wir melden uns dann schon, sie werden von uns hören, ja, wir melden uns dann bei ihnen. Just relax, be happy. Tage hängen wie Trauerweiden. Bewegen sich nicht, sie hüllen dich ein, sie machen dich hilflos wie nächtlicher Nebel, du ahnst die Vergeudung, willst beweglicher sein. Tage hängen wie Trauerweiden, umklammern dich sanft und geben nicht frei. Sie lassen dich abseits vom großen Geschehen, verzerren die Stunden, ersticken den Schrei. Ich kaufe 10 Saftbüchsen, Apfelsine und Pampelmuse und schicke alles nach Hause, nach Berlin. Schreib dann noch 2 Jubelbriefe hinterher. Also, du bist doch ein Kind, sagt meine Mutter später. Schickst uns Saftbüchsen, wo wir Fett brauchten. Naja, Saft war halt das Billigste. Aber du hast doch immer geschrieben. Mutter, ich habe angegeben, wie alle Immigranten. Nach 3 langen, schrecklichen Jahren unfreiwilligen Außenseitertums in Hollywood, eingestuft als Pleitegeier, Versager, Loser, endlich die Erlösung in Form eines Telegramms aus Deutschland. Brauchen Sie sofort für Film, stopp! Die Sünderin, stopp! Nehmen Sie nächsten Flug nach Berlin, stopp! Berlin 1951. Anfänglich freuten mich die riesigen Plakate auf Kinowänden und Litfaßsäulen, langmähnig, naiv, vampig, die Sünderin, beeindruckten mich die Premierenreisen von Hamburg bis Wien. Kurze Zeit später war aus dem Erfolg Verfolgung geworden. Dieser Film spottet der christlichen Moral und verhöhnt die Ehre unserer Frauen und Mädchen, wetterte Kardinal Frings und mit ihm 51 weitere Pfarrer von ihren Kanzeln. Von nun an waren Beschimpfungen an der Tagesordnung, Morddrohungen, also wirklich Morddrohungen, tägliche Lektüre, wie Begegnungen mit Geschlechtsteilwedlern. Ja, nun zieren Sie sich doch nicht so, Hildchen, wir haben Sie doch alle nackt gesehen. Wo immer ich hinkam, brüllte es, die Sünderin! Rannte ich, hieß es, ja, jetzt macht sie auf Kind. Ging ich langsam, oh, da schleicht sie wämpig. Lachte ich, na, die hat Nerven. Lachte ich nicht, ja, also die Reue kommt zu spät. Kam ich in ein Restaurant, komm Fritz, wir gehen. Und diese ganze Aufregung, weil ich es gewagt hatte, mich in einem langweiligen Melodram ganz weit hinten im Bild für etwa 2 Sekunden nackt zu zeigen, unter einem Sonnenschirm. Demonstrationen, Tumulte, Aufstände vor den Kinos, Tränengas und Stinkbomben in den Kinos. Ich begriff nichts. Ich verstand nicht, dass offensichtlich mit Währungsreform, mit regelmäßiger Nahrung und geheiztem Schlafzimmer eine auf Keuschheit bedachte Betulichkeit Einzug gehalten hatte im deutschen Wohnzimmer. Ja, dass das Unfassliche des Vorhergegangenen ignoriert, abgeschrieben und verdrängt worden war. Als wäre an einem Großteil der Empörten eine Lobotomie vorgenommen worden, ja, eine Gehirnamputation, die sie von der Erinnerung an die Vergangenheit befreit hatte. Bei Filmen, sagte Erich Pommer, da starten sie Revolution, bei Gaskammern nicht. Nach diesem Skandal, Hilde, hat jeder recht, nur sie nicht. Eine Scheidung von Kurt Hirsch würde Öl ins Feuer gießen, fahren sie irgendwo hin, aber allein. Ich kann nicht allein sein. Manchmal habe ich Angst, erkannt zu werden, und dann wieder habe ich Angst, nicht erkannt zu werden. Ich will den Erfolg und wehre mich. Wenn ich Auto fahren könnte, dann würde ich auf Gaspedal und Bremse gleichzeitig treten. Sie sind doch ein Kind, Hilde. Man muss auf sie aufpassen. Kurt Hirsch, mein Mann, geht aus dem Zimmer und 5 Minuten später weiß ich kaum noch, wie er geht oder isst oder lacht. Es wäre gut, jetzt auf einer Schulter einzuschlafen. Aber auf wessen? Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich möchte noch ein wenig reden. Sie müssen nicht zuhören und auch nichts verstehen. Ich muss nur mit jemandem reden. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Für wen sollte ich mich auch erholen? Ich weiß, es ist viel und sie wollen jetzt gehen und gähnen seit langem verstohlen. So sitze ich seit Jahren, hasse die Stille, liebe den Lärm, die schlaflose Nacht. Erwarte den Tag mit ertrunkenen Gedanken, begegne der Frühschicht der Stadt, die erwacht. Trotz aller Proteste oder vielleicht auch gerade deswegen, wird der Film in seinen ersten 3 Wochen von 2 Millionen Deutschen gesehen. In Amerika ein Riesenerfolg. The Story of a Sinner. Es hagelt Filmangebote. Ich drehe 7 Filme in einem Jahr. Nachts auf den Straßen mit Hans Albers, dann Schnee am Kilimanjaro mit Gregory Peck. Nein, wir hatten kein Verhältnis miteinander. Illusion in Moll mit Hardy Krüger, das war rein freundschaftlich. Diplomatic Courier mit Tyrone Power, jupp, kurz, aber heftig. La Fette Henriette, ich bin die erste Deutsche in den französischen Studios nach dem Krieg und so weiter und so fort. Ich fahre von Premiere zu Premiere. Ich komme in Städte, die ich überhaupt nicht kenne, in denen mich aber jeder zu kennen scheint. Und wenn ich, kurz bevor ich auf die Bühne klettere, Karl, unseren kurzsichtigen Pressesprecher, frage, sag mal, in welcher Stadt sind wir hier eigentlich? Dann sagt er jedes Mal, och, sag doch einfach, in ihrer schönen Stadt, das reicht. Ich freue mich, in ihrer schönen Stadt zu sein. Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, seh ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klatten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen 2 verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Setz dich, Kind! Vor mir in meinem Hotelzimmer sitzt ganz ruhig eine Zigarette rauchend meine geliebte Else Bongers und sagt, setz dich, Kind! Aber plötzlich wird die Tür von meinem Hotelzimmer aufgerissen und Verleihangestellte und Agenten sprudeln ekstatisches Broadway, Ninotchka, Silk Stockings. Jetzt wirf die mal alle raus, Kind! Ich habe mit dir zu reden, Hilde. Seit wann bist du nett? Wieso hetzt du von Film zu Film? Wer hat dir gesagt, dass es notwendig ist, so zu leben? Iss, Kind, du bist doch kein Manneke und mal dich nicht immer so an, das steht dir nicht. Ich wünsche dich weniger schick und dafür mit mehr Speck. Cole Porter und George Kaufman hatten ein Musical geschrieben, Silk Stockings. Ich sollte die Hauptrolle spielen, Ninotchka. Alle waren dagegen. Erich Pommer sagte, Hilde, warum müssen Sie ein Stück wählen, das Sie dem Garbo-Vergleich aussetzt? Ein Misserfolg am Broadway, der lässt sich nicht verheimlichen. Von Honolulu bis Bitterfeld wird jeder wissen, wie es ausgeht. Warum setzen Sie alles auf eine Karte? Ich war die erste Deutsche nach dem Krieg, die so ein Angebot bekam. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Ich brauche frischen Wind um meine Krone. Ich will nicht mehr in Reih und Glied in eurem Haine stehen, die gleiche Wiese sehen, die Sonne links am Morgen, abends rechts. Ich brauch Ich kann nicht singen, sage ich. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht singen, sage ich zum 3. Mal. Cole Porter sagte, oh ja, Hilde, du kannst. Von jetzt an habe ich jeden Tag 4 Stunden Gesangsunterricht bei Herb Green. Nach 3,5 Monaten Proben, erster Durchlauf am 9. November 1954 mit Liedern und Ballett. Es war ein absolutes Massaker. Als erstes klemmte die Tür. Als ich dagegen trat, fiel sie um und erschlug fast einen der Kommissare. Dann klappte der Deckel meines Koffers auf und sämtliche Requisiten rollten über die Bühne. Dadurch geriet das Ballett ins Schleudern. Beim Highkick trat ein Junge einem Mädchen dermaßen in den Rücken, dass es ohnmächtig wurde. Das Liebeslied, das ich Donna Michi zu Füßen liegend singen sollte, musste abgebrochen werden, weil sein Sessel zusammenkrachte. Dann wurden Tonbänder verwechselt. Statt Flughafengeräusch leier über meinem ich liebe dich, eine gesungene Haarschuppenreklame. Beim Finale rannten wir alle, also 30, 40, 50 Leute, über die Bühne wie bei einer Straßenschlacht. Yvonne Allaire verhedderte sich schließlich zuerst in einer Schnur und dann in einem Balletttänzer und zum Schluss lagen die beiden umwickelt wie eine Jagdwurst mitten auf der Bühne. Heute Abend um 8.30 Uhr geht der Vorhang auf. Jetzt wäre ich gerne überall auf dieser Welt, nur nicht hier. Eine Familie möchte ich haben, ein Zuhause, Kinder, einen Mann, meinetwegen einen Mann, der trinkt. Alles, nur keine Premiere. Und Six Stockings wurde ein wahnsinniger Erfolg. Hildegard and F. gave an immensely skillful performance. Never-ending standing ovations for Hildegard and Neff. Und alle kamen sie nach New York. Barlock extra mit seiner Frau Hertha, Rudolf Augstein, Henry Nannen hat mich sehr verehrt, Tennessee Williams, ganz guter Freund von mir geworden, William Faulkner, besoffen in meiner Hängematte eingeschlafen. New York liebt seine Stars, mäkelt nicht, neidet nicht wie in Deutschland. Broadway-Star sein heißt, mit Präsidenten Arm in Fotolinsen lächeln. Broadway-Star sein heißt, der immer Paradetisch im völlig überfüllten Restaurant. Broadway-Star sein heißt, aber auch 675 Vorstellungen hintereinander, ohne Pause, Mittwochs- und Sonnabends Doppelvorstellung, anderthalb Jahre lang. Ich habe schrecklich abgenommen. Viele halten mich für schwindsüchtig. Bei mir wärst du nicht so dürre, hatte Barlock gesagt. Da hättest du auch mal Ferien, Hilde. Ich kann nicht mehr. Ich gehe für ein Jahr nach Europa, sage ich großspurig. Du machst einen Riesenfehler, Hilde, sagen alle. In Amerika, da bist du jetzt ein Star. Und was bist du in Deutschland? Ich bin 30 Jahre alt. Ich wiege 44 Kilo und ich habe nicht mal Angst, einen Fehler zu machen. Ich möchte nach Hause. Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen und dein Mund ist viel zu groß. Dein Silberblick ist unverdrossen, doch nie sagst du, was mach ich bloß? Berlin, mein Gemüt kriegt Kinderaugen und mein Puls geht viel zu schnell. Nimmst du mich voller Selbstvertrauen an dein verknautschtes Bärenfell? Berlin, 1957. Die ganze Stadt begrüßt Hildegard Knef. Weiße Mäuse eskortieren die Limousine des heimgekehrten Broadway-Stars. Hubschrauber kreisen über dem Zehlendorfer Kleeblatt, werfen Luftballons, ziehen Spruchbänder. Wir sind stolz auf unser Hildchen und willkommen an den Ufern der Spree. Ich sehe mich als Uferstar Nummer 1 tituliert. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, begrüßen mich, winken, werfen mir Blumen zu. Um 16 Uhr hat Bürgermeister Suhr zum Café geladen. Ich kam mir vor wie ein Politiker, der irgendetwas Besonderes angebracht hatte, etwas Positives. Berlin, du bist die Frau mit der Schürze, an der wir unser Leben lang ziehen. Berlin, du gibst dem Taufschein die Würze und hast uns dein Na und als Rettungsring verliehen. Die Ufer zwar, gib mir einen Mehrjahresvertrag. Berlin, deine Stirn hat Dackelfalten. Nachdem man mir zum 8. Mal versucht, ein Drehbuch anzudrehen, das ich bereits 7 Mal abgelehnt hatte, Madeleine und der Legionär, beginne ich mich um meine und der Ufa-Zukunft zu fürchten. Naja, dies wird einer der größten Filme in Deutschland überhaupt, lächelten die Ufa-Bosse. Die Premiere von Madeleine fand im neu erbauten Uferpalast am Zoo statt. Betretene Journalisten. Dieser Film, auch später Katharina die Große, schreckliche Filme. Man wünscht sich immer, die Negative würden verbrennen, aber sie tun's nicht. Asche, Asche auf mein Haupt. Ich erfahre, dass mein Anwalt und Manager meine Gagen von Silk Stockings veruntreut hat und damit nach Venezuela abgehauen ist. Mein neuer Agent teilt mir mit, dass ich für die Jahre 1954 bis 1956 circa 65.000 US-Dollar an den US-Fiskus zurückzuzahlen habe und dass ich leider über diese Mittel nicht verfüge. Und ich frag mich, Larifari, warum lauf ich, Larifari, ich, die vorsichtig und ängstlich obendrein, warum lauf ich, Larifari, pünktlich in Lawinen rein? Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Das Glück lässt sich nicht sprechen, belächelt dein Vertrauen. Es läuft oft kilometerweit, ganz atemlos und ohne Zeit. Verläuft sich zwischen vielen, verweilt bloß für Minuten. Sieht dich nur an und murmelt, ich hab meine Zeit vertan. Du siehst in den Spiegel, verlässt ihn nervös. Du läufst umher, die Haut ist porös. Spürst deine Beine als sinnlose Last. Du bist dir selbst und den anderen verhasst. Da-da-da. Kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Als ich Reinhold Messner für mein Buch Nichts als Neugier interviewte, da sagte er zu mir, es gibt die weiße und die schwarze Einsamkeit. Die weiße ist unvergleichlich schön, verwirrend und kaum zu beschreiben. Die schwarze hingegen, die kennen wir, glaube ich, alle. Ich bin mir leider durchaus dessen bewusst, dass ich keineswegs die Kraft für jene Einsamkeit besitze, wie Reinhold Messner sie sucht. Ich würde vermutlich durchdrehen. Ich kann nicht allein sein. Ich brauche Menschen. Am 8. Mai 1959 lerne ich in London den Schauspieler David Anthony Cameron Palastanga kennen. Es war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich eine Ahnung von dem bekam, was andere Menschen mit Glück bezeichnen. Mit Davids lässiger Zustimmung hätte ich Bäume ausreißen können. Und niemand konnte so gut miteinander tanzen wie wir beide. Als David nach Berlin kam, trug er sein Klavierhemd. Das war an einem Samstag. Am Sonntag wurde mir wider Erwarten für eine kleine Nebenrolle der Bundesfilmpreis verliehen. Am Montag hagelte es Filmangebote. Am Mittwoch stand ich auf allen Titelseiten als Ehebrecherin. David war nämlich noch verheiratet und unser Zusammenleben war eine nationale Schande. Am Donnerstag waren sämtliche Filmangebote rückgängig gemacht. Am Freitag sagte David Anthony: Ich habe mich in Berlin verliebt, ich bleibe hier. Wir waren pleite. Es war uns egal. Naja, nicht ganz, doch beinahe. Wir wussten nie, wie es weitergeht, ob wir ausziehen müssen, ob man uns Wasser oder Licht absperrt oder was weiß ich nicht. Die Kirche wettert immer noch gegen mich, Sünderin, nun auch Ehebrecherin. In 61 Kleinstädten sind meine Filme grundsätzlich verboten. Der Beruf der Filmschauspielerin ist mir schließlich gründlich verleidet. Und ich beschließe, keineswegs kurzerhand, mein Geld zukünftig mit dem Singen von Chansons, mit Text und Bücherschreiben zu verdienen. Wir machen uns selbstständig, wir planen, organisieren. David ermutigt mich. Ich singe, schreibe, später drehe ich auch wieder Filme. Ich mache Schallplatten, habe meine eigene Fernsehshow. David ist mein Regisseur, mein Übersetzer, mein Schallplattenproduzent und vor allem meine Leidenschaft. Ohne dich hat der Regen keine Tropfen. Ohne dich hat das Meer keine Flut. Ohne dich hat der Berg keinen Gipfel. Ohne dich ist mein Herz ohne Blut. Ohne dich ist kein Salz in den Tränen. Ohne dich hat Musik keinen Laut. Ohne dich wüsste ich nicht, wie zu leben. Ohne dich wäre Trauer vertraut. Ich hab vor dir noch nicht gelebt, ich hab nur so gewartet. Ich hab nur so gewartet. Ich hab vor dir nichts angestrebt, hab nur auf dich gewartet. Ein Jahr verging, das wir trennten uns nie. Wir arbeiteten wie die Besessenen. Wir waren erfolgreich, gehörten schließlich zur Schickeria, zum Jetset. Wir waren das schöne Paar. Wir beide. Ohne dich hat der Regen keine Tropfen, ohne dich hat die Nacht keinen Traum, ohne dich bin ich. Die Erfolge überstürzten sich. Ohne dich. Mit jedem Neuen begann David sich zu langweilen. Ohne dich. Ich hatte 7 Jahre keine Ferien mehr gemacht. Ohne dich. Im November 1967 wurde ich schwanger. Ausgerechnet jetzt, wo unsere Ehe in der Krise steckt, sagt David, wirst du schwanger. Hast du schon gehört? Die Knef ist schwanger. Oh Mann, die ist ja jetzt auch schon über 40. Ob das gut geht? Es ging nicht gut. Ich war 42 und ich wollte das Kind. Es war meine letzte Chance. David schwieg mich in den Wahnsinn. Ich sah, dass er mich hasste. Das Kind kam 6 Wochen zu früh. Kaiserschnitt, Komplikationen. Ein Wunder, dass wir beide überlebt haben. Meine Tochter, Christina Tinter, sofort nach der Geburt, wochenlang in einer Spezialklinik. Ich kenne sie nur von Fotos. Kaum vereint, strahlt ein glückliches Paar mit Säugling von allen Titelseiten. Wie bitte? Keine gute Mutter? Also diese Frage verbitte ich mir, ja? Ich war keine gute Mutter? Oh, jetzt werde ich böse. Das macht mich aggressiv. Ich war eine sehr gute Mutter. Meine Tochter ist der Höhepunkt meines Lebens. Danach kommt lange nichts. Ich habe sehr viele Dinge abgesagt, die ich ohne Tinta an meiner Seite selbstverständlich angenommen hätte. Aber meinen Beruf aufgeben? meine Karriere aufgeben. Das war unmöglich, schon allein aus finanziellen Gründen. Die Unterschätzung der arbeitenden Frau ist widerwärtig. Es war auch längst eine große Tournee geplant mit einer Big Band. Jeden Abend 27 bis 30 Lieder, 3 Wochen lang. In jeder neuen Stadt, vor jedem Konzert, starbe ich vor Lampenfieber, Spannungen, Angstzustände, Panikattacken. Das ist schon hochgradig neurotisch bei mir. Und gnade dir Gott, wenn du das Publikum nicht gleich in den ersten Sekunden im Griff hast. Sie husten dich aus dem Scheinwerferkegel. Und Warnung, nicht mitreißen lassen. Kein Volksfest, an dem du mitfestest. Keine Tafel, an der du isst. Du bist Koch und Speise zugleich. Könnt ihr meine Stimme bitte noch ein bisschen brillanter machen? Und aufpassen beim nächsten Lied vom 4. Takt, sonst schaffst du den Übergang nicht. Alles einen Anfang, es hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab 3-mal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und ich wusste auch schon, ich brauch kein Venedig, keine Gondeln und Tauben. Und selbst die Zitronen sollen ohne mich blühen. Ich zieh mal wieder um, ich steh um mich herum, es wird mir schon zu dumm. Ich zieh mal wieder um und ich dreh mich nochmal um nach den Linden unter'n Linden. Es ist September 72 und sie stehen wie eh und je. Und ich möchte ihnen sagen, jene irritierte Auster, die ungetauft und namenlos im Nassen wohnt, jene irritierte Auster, gebaren nach stillem Krampf und fatalem Ende. Eine Perle, Illusionen, Illusionen sind das Schönste auf der Mensch an sich ist feige und schämt sich für sein Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Wer nicht verrückt wird, der ist nicht normal. Oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Hey, wer nicht verrückt wird, der ist nicht normal. Oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Der langen Rede kurzer Sinn ist ganz bestimmt nicht drin, denn was ich täglich lesen muss, das wird zum täglichen Verdruss, denn die Wahrheit ist ein Aal und ihn von jeher allemal zum Drehen und zum Biegen als die Mutter der Intrigen. Drum sag ich nochmal zum 2. Mal, der alte Wolf wird langsam grau. Er kennt die Schliche, die man braucht, schon sehr genau. Der alte Wolf heult nur noch Moll. Er hat von hier und da und dort die Schnauze voll. Es hat alles einen Anfang, es hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Aber schön war es doch. Aber schön war es doch, sowas möchte ich noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, von nun an ging's bergab. Ich hatte nie den Ehrgeiz, eine gute Sängerin zu sein und werde zur besten Sängerin des Jahres gekürt. Und dass mein Buch, Der geschenkte Gaul, dass meine Lebensgeschichte ein so umwerfender Erfolg werden würde, ein Bestseller in 17 Sprachen übersetzt, allein 4 Millionen verkaufte Bücher in Deutschland. Naja, damit hatte ich ja nie gerechnet, niemals. Frankfurter Buchmesse, 500 Journalisten um mich herum, ja, da ist man schon selig. Und was wir dann an Interviews gegeben haben, das ging ja von Paris über Helsinki. David, mein Mann, hatte das Buch ja parallel, während ich schrieb, ins Englische übersetzt. Unsere Tochter Tinta nahmen wir nach Möglichkeit natürlich immer mit. Und ich meine, allein in Amerika, ja, wo ich ja Tausende von Interviews gegeben habe und in jeder Fernsehshow war, Gott weiß. Also ich quasselte mich dumm und fusselig, bis mir meine Antworten nur noch wie ein somnambul abgedroschenes Echo erschienen. Wie bitte? Stolz. Nein, also wissen Sie, bei dem Wort Stolz, ja, also da werde ich sofort ganz mürrisch. Das ist alles hart erarbeitet. Bücher schreiben, das müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Krokodil. Das frisst Ihnen 2 Jahre und zack, sind die weg. Naja, das ging also so von Boston über Chicago. Und Walter Scheel, der war nun zufällig zur gleichen Zeit in Amerika wie wir und sah mich im amerikanischen Fernsehen und auch, was ich so zu sagen hatte über Politdinge. Und dann bekam ich doch prompt das Bundesverdienstkreuz erster Klasse überreicht. Knoten. Ich habe hier einen Knoten. Ich habe hier einen Knoten. Vor mir stehen 5 Ärzte und 3 Professoren in blendend weißen Kitteln und schauen auf ihre Schuhspitzen. Ich habe hier einen Knoten. Jetzt sagen Sie mir die Wahrheit. Ich habe ein Recht auf die Wahrheit. Es ist ein Karzinom, kirschgroß. Kirschgroß, das klingt irgendwie heiter und sommerwarm und tiefrot. Wie lange habe ich? So dürfen Sie nicht reden. So dürfen Sie nicht reden. Das Urteil war gefällt. Packen Sie gar nicht erst aus, nach der OP kommen Sie sowieso auf Intensiv. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Operation. Ich habe Angst vor der Narkose. Vielleicht wachst du gar nicht mehr auf. Und ich habe Angst vor der Dunkelheit. Wer will schon allein sein mit seinem Mörder, mit seinem Krebs im Dunkeln? Sich ansehen lassen, sich angrapschen lassen von dem Einzelligen, dem Vielzelligen. Ich werde den Notruf anrufen. Ich werde sagen, Hilfe, ich bin in Not, ich werde sterben. Sagen Sie mir, wie man anständig stirbt. Keiner sagt einem, wie man anständig lebt. Vielleicht weiß hier irgendjemand, wie man anständig stirbt. Ich werde dem Notruf Menschen sagen, ich möchte meine Tochter sehen. Ich habe ein Kind. Sie geht nicht mal zur Schule. Du bist zu jung, um mich zu fragen. Und ich habe Angst vor dem Moment. Wie war dein Leben? Wie wird meins? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Wann soll ich lieben und wann soll ich hassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du neuer Mensch, hör nicht auf viele, auch nicht auf mich, Setze dir Ziele, erwarte sie nicht, vertrau auf dein Ich, doch hör nicht auf mich. Fordre von dir und selten von anderen, versteh, dass nichts bleibt, ein Suchen, ein Wandern. Glaub nie an die Siege, nur an den über dich, doch hör nicht auf mich. Mach dich nie klein, wir sind nicht so groß. Verachte den Neid und stelle ihn bloß, und wird ein Prinzip dir einmal zu lieb, dann lass es im Stich, doch hör nicht auf mich. Zum Glück sagt man sie, es steht uns nicht zu. Selbst mit dem Leben sind wir kaum per Du. Woher wir gekommen, wohin wir auch gehen, wir wissen nur eins, dass wir gar nichts verstehen. Doch glaub an die Liebe, ich erleb sie durch dich. Und da hör auf mich, hör einmal auf mich. Du, sag mal, würdest du die erkennen? Also ich meine so, wie du sie vom Fernsehen kennst. Ob die durchkommt. Also ob die durchkommt oder nicht, das ist egal, die Laken müssen so oder so gewechselt werden. Unser Hildchen, brustlos, aber tapfer. 10 Tage später lösen sie den Verband und rufen alle gleichzeitig, schauen Sie nicht hin, Frau Knef. Dann fangen die Bestrahlungen an. Sie bestrahlen mich mit Kobalt, verbrennen, versengen meine Haut. Niemand scheint erstaunt, dass ich violettrot von oben bis unten. Dieser Hochmut von uns allen, aus dem die Dummheit tropft wie Regen. Auch deshalb habe ich mein Buch geschrieben, das Urteil oder der Gegenmensch, nicht Mitmensch, sondern Gegenmensch, um diese heilige Kuh zu schlachten, diese Demut vor den Ärzten. Allein schon, dass diese Menschen immer stehen und auf Liegende herabblicken, das führt schon allein aus choreografischen Gründen zum Größenwahnsinn. Hildegard Knef kämpft mit den Ärzten. Dann geben sie mir Spritzen regelmäßig gegen die Schmerzen, Morphium. Die Spritzen lindern, schenken kurzfristig Träume und seliges Fallen lassen. Später injiziere ich selbst. Ist die Knef jetzt süchtig? Zu Hause in unserer Wohnung liegen neuerdings zuvor nie gelesene Playboy-Hefte mit ihren grell prallen Titten in jedem Raum. Plötzlich waren David und ich nicht mehr imstande, miteinander zu reden. David sagt zu einem Freund, ich liebe sie, aber ich mag sie nicht. Die Knef schmeißt ihren Mann aus dem Hotelzimmer. Ich gebe alles auf und fang von vorne an. Ich fang noch einmal an, frag mich nicht was. Ich nehme gar nichts mit, nicht mal ein Bild von dir. Ich nehme gar nichts mit, bestimmt nicht dich. Ich pack die Brille und die Pille und das Sparschwein und das Bankbuch und den Pass und Zigaretten und 200 müde Mark. Ich gebe alles auf und fang von vorne an, ich fang noch einmal an, frag mich nicht was. Denn sowas wie dich gibt's im Bündel zu Preisen, die stark reduziert. Ja, sowas wie du liegt im Discount und wird selbst kaum da noch geführt. Und sowas wie du war mein Leben, du bist es noch immer, auch jetzt. Doch sowas wie du musst muss jetzt eben mal sehen, wie's ohne mich ist. Ich gebe alles auf und fang von vorn an. Ich fang noch einmal an, frag mich nicht was. Ich nehme wenig mit, vielleicht ein Bild von dir. Nein, nein, auch kein Bild von dir. Bestimmt nicht dich. Hier sind die Schlüssel für das Auto und die Wohnung und den Keller und das Album von der Hochzeit und der Ring vom Traualtar. Ich gebe wenig auf. Ich gebe alles auf. Ich gebe uns jetzt auf. Ich weiß warum. Dass es gut war, wie es war, das weiß man hinterher. Dass es schlecht ist, wie es ist, das weiß man gleich. 17 Millimeter fehlten mir zu meinem Glück und schon warf's mich 1000 Meilen zurück. Und da steh ich nun und da lieg ich nun wie anno damals jener Sisyphus und beginn nochmal zum wievielten Mal im Tal wie noch jedes Mal. Wer rollt den Stein den Berg hinauf und gibt nicht auf und gibt nicht auf? Der Mensch, wer sonst wohl als der Mensch? Doch dass es gut war, wie es war, das weiß man hinterher. Dass es schlecht ist, wie es ist, das weiß man gleich. Und was hilft's mir nun, dass ich oben war? Dass ich den Gipfel um ein Haar erreicht? Ich muss, sprach Sisyphus, und er nahm den Stein, trug ihn allein den gleichen Berg hinauf. Ich, die Erbin jenes Sisyphus, ich tu's ihm gleich, folg geduldig seinen Spuren Schritt für Schritt. Doch wer glaubt zum ungezählten Mal und gibt nicht auf, der Mensch, wer sonst wohl als der Mensch? Der erste Mann war Amerikaner. Den zweiten spannte sie seiner Ehefrau aus. Das war ebenfalls skandalös. Der dritte ist 15 Jahre jünger als sie. Skandalös, skandalös, skandalös. Bürgermeister Schütz gibt ein Essen für mich. Fleckenfreies Reinemachen für allseits Verfemte. Er lädt Journalisten ein. Ich habe seinen Mut wirklich sehr bewundert. Der Skandal war ja nicht nur die Scheidung von David und meine neue Ehe mit Paul von Schell. Es war auch mein neues Buch, Das Urteil oder der Gegenmensch. Es war einfach meine ganze Person, alles drum und dran. Die Geschichte mit meinem Mann Paul von Schell, die begann eigentlich als Freundschaft und wurde erst später zur Liebe. Paul hat mir beim Umzug geholfen. Er ist ein ganz großes Glück für mich. Ich glaube, ohne ihn würde ich schon lange nicht mehr leben. Ich bin ja längst nicht so tapfer, wie es von außen aussieht. Die Leute halten mich für viel aggressiver, als ich es in Wirklichkeit bin. Manchmal beklagt sich Paul, na wegen der Hüte. Hilde, sagt er dann, jetzt trägst du diese Hüte auch schon zu Hause in der Wohnung und die Krempen, diese ganzen Dinger werden immer größer und breiter. Ich komme ja überhaupt nicht mehr an dich dran. Nur lass mich mal, Darling, sage ich dann immer. Ich fühle mich eben gerne behütet. Außerdem kann es ja kein Fehler sein, immer auf der Hut zu sein oder, naja, eben darunter. Komm, lass uns noch ein Liedchen singen. Die Tauben sitzen schwer wie Steine. Der Baum im Hof verliert Gewicht. Ein alter Mann vertritt die Beine, wird Herbst da draußen, wie ich meine, wird Herbst da draußen, und in mir. Zwölf Bänke stehen und sind vergessen. Ein Tulpenbeet hat nichts zu tun. Ein Sonnenstrahl grüßt sehr gemessen den Herbst da draußen. Und in mir. Und Fenster blicken ernst, entschlossen, als sähe keiner rein noch raus. Ein Pudel schüttelt sich verdrossen, ein Unbekannter hat beschlossen, wird Herbst da draußen und in das Altwerden nicht so amüsant. Und man wird ja auch noch dämlich, ja. Das ist ja das Schreckliche, wenn man nun sagen könnte, gut, also so ein Körper, der verschrumpelt, aber dafür kommen dann die großen Geistessprünge aus einem heraus. Aber nüscht, Käse, da geht es ja dann nur noch um die Verdauung im Alter. Auf manches, was ich da an mir sehe, könnte ich wirklich sehr gut verzichten. Ich hatte mal einen wunderschönen Körper, der immer fabelhaft aussah, mit dem ich also ungeniert nackt durch die Gegend latschen konnte. Ich bin ein Ästhet. Ich kann ja einem Menschen, der 30 Mark für eine Konzertkarte zahlt, um mich da oben auf der Bühne zu sehen, nicht zumuten, dass dann da eine alte, verschrumpelte Frau steht. Mein Großvater, der war auch ein Ästhet, der hat sich, bevor er sich umgebracht hat, ein Tuch um das Kinn gebunden, damit es nicht runterfällt, wenn er tot ist. Ja, so ist das, wenn einer als Ästhet stirbt. Dieses Geschrei ums Liften, daran kann ich mich noch sehr genau erinnern. 1979 war das. Das ist nicht mehr unser Hildchen, hieß es. Und die Knef war zu früh in die Manege getreten. Dabei war in Amerika schon jede dritte Frau geliftet. Ich finde es ja im Nachhinein auch nicht mehr schön. Da geht schon sehr viel kaputt an so einem Gesicht. Meine Operation dauerte 5 Stunden. Der Chirurg machte einen Schnitt direkt hinter dem Haaransatz. Er löste die gesamte Gesichtshaut von den Augen bis zum Mundwinkel, schnitt sie zurecht und nähte sie dann straff wieder an. Und mein Gesicht sah aus, als wäre ein Bulldozer darüber gefahren. Ja, man braucht tatsächlich 5 Jahre, um sein Gesicht nach so einer Operation wieder zu gewinnen. Man muss es neu eingeweint, eingelacht, eingedacht und eingefühlt haben. Ich glaube, man muss die eigene dümmliche Eitelkeit abgeben, als absolute Spende, um weiterleben zu können. Ich habe sehr viel kämpfen müssen in meinem Leben. Ich möchte nicht mehr kämpfen. Und jetzt lass uns von der Schönheit sprechen. Die Schönheit ist überall, genau wie das Leid. Und für beides sind die Menschen blind. Vielleicht du nicht. Was ich mir wünsche? Naja, vielleicht, ja, dass mir noch ein paar gute Texte gelingen mögen, die Anerkennung finden oder Vielleicht ein schönes Gedicht oder vielleicht auch ein schönes Lied. Vor langer, langer Zeit gab es im Norden von Nebraska einen sehr kleinen Indianerstamm, der hatte eine Religion, die basierte nur auf einem einzigen Satz. Sobald jemand gestorben war, begegnete man einem Wesen, das einen fragte: Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt? So oder so, Hildegard Knef. Text und Gesang, Gilla Krämer. Klavier, Gerd Bellmann. Ton und Technik, Peter Nielsen und Claudia Jira. Assistenz, Wolfgang Sesko. Regie der Hörspielfassung, Holger Rink. Regie der Bühnenfassung, Hartmut Uhlemann. Eine Produktion von Radio Bremen mit Hoffmann und Campe Verlag 2005.